Warum war es notwendig, dass die Verdienste Jesu Christi von unendlichem Wert sind? Es war notwendig, dass die Verdienste Jesu Christi von unendlichem Wert sind, weil die durch die Sünde beleidigte Majestät Gottes unendlich ist. Für das haben wir heute als, unter Anführungszeichen, moderne Menschen wenig Verständnis durch diesen ganzen Wahn, durch diesen ganzen Irrsinn der Gleichheit. Eines der Schlagworte der Französischen Revolution, die Gleichheit. Ja. Natürlich, von der menschlichen Natur her sind alle gleich, Männer und Frauen und alle quer durch die Bank, alle Rassen und so weiter. Aber in Wirklichkeit gibt es eben keine zwei Menschen, die wirklich gleich sind, allein schon deswegen, weil von der Seele her der liebe Gott einem jeden eine bestimmte Seele, individuelle Seele geschenkt hat und vom Leib her, das wissen wir eigentlich auch schon lang, von den Genen her, Fingerabdruck und in vielen Dingen zeigt sich das, dass jeder eben anders ist, bis in die letzte Zelle hinein. Und trotz all dem, trotz dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, gibt man sich heute diesen Gleichheitswahn hin. Und deswegen versteht man auch nicht mehr, was eine Majestät ist, Majestätsbeleidigung, geschweige denn, dass die Sünde, die Majestät Gottes, die Erhabenheit Gottes unendlich verletzt, unendlich beleidigt. Es ist das Geschöpf gegen den Schöpfer auflehnt. Also muss ich ein bisschen wieder arbeiten, indem man sich von der Lehre der Kirche leiten lässt. Das ist nicht so schwierig zu verstehen, nur ist ein gewisses Handicap da durch diesen ständigen Irrsinn, der überall verzapft wird, gelehrt wird, behauptet wird.